Oder glaubst du, wir steuern möglicherweise wieder auf eine Wehrpflicht? Hi zusammen, willkommen bei Smalltalkers. Mein Name ist Gustavo. Und ich bin Dennis. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das in den Medien ein bisschen untergegangen ist. Schweden führt wieder die Wehrpflicht ein. Und zwar nach genau 11 Jahren. Was interessant ist, denn die damals herrschende konservative Partei hat diese Wehrpflicht aufgelöst und jetzt die regierende liberale oder linksliberale Partei will diese wieder einführen. Grund dafür, das ist das, was die schwedische Regierung sagt, ist, es gibt nicht genug Freiwillige. Die Leute interessieren sich nicht für eine militärische Laufbahn. Es gibt einfach nicht, weil die Wirtschaftslage es eigentlich erlaubt, auch ohne eine militärische Laufbahn gut zu leben. Denn die Arbeitslosigkeit ist sehr gering und der Soldatenlohn ist verhältnismäßig niedrig. Das bedeutet als Lösung Wiedereinführung der Wehrpflicht. Das betrifft dann jetzt auch sehr interessant, nicht wie früher üblich in den meisten Ländern, sowohl Frauen als auch Männer. Was sehr interessant ist, also zum einen ist das auf jeden Fall für einige ein großer Schritt in Richtung Gleichberechtigung und zum anderen fragt man sich natürlich, was kommt als nächstes? Ist es nur Schweden? Ich meine, ist Schweden das einzige Land, was momentan Probleme mit den Freiwilligen hat? Wobei, wir dürfen nicht vergessen, Schweden ist nicht Mitglied der NATO. Schweden ist ein neutrales Land. Das heißt, viele Länder, die eine Berufsarmee haben, haben das Problem, dass es nicht genug Freiwillige gibt, die sich eine militärische Laufbahn wünschen. Ja, das haben wir zum Beispiel auch in Deutschland gesehen, denn vor einiger Zeit startete ja die Serie Die Rekruten, die komplett von der Bundeswehr finanziert wurde, als Ziel, neue Rekruten für die Bundeswehr zu gewinnen. Und das Ganze ist tatsächlich auch sehr von Erfolg gekrönt worden. Dafür sprechen die Zahlen. Gustavo, glaubst du, das reicht oder glaubst du, wir steuern möglicherweise wieder auf eine Wehrpflicht zu? Das ist sehr witzig im Falle Deutschlands, denn die Wehrpflicht ist ja noch im Grundgesetz verankert. Artikel 12a des Grundgesetzes ist ein Artikel zur Aufrechterhaltung der Wehrpflicht. Es ist nie abgeschafft worden. Es kann jederzeit auch eine Wehrpflicht reaktiviert werden, da es immer noch im Grundgesetz ist. Und das ist auch dann auch von der Bundesregierung auch klargestellt worden. Und im letzten Jahr, 2016, sind Modelle diskutiert worden, die eine Wehrpflicht tatsächlich nicht ausschließen. Das heißt, es ist tatsächlich gar nicht mal so unwahrscheinlich. Wie gerade schon erwähnt, Schweden ist nicht Teil der NATO, Deutschland aber schon. Und Ursula von der Leyen hat ja gesagt, dass sie definitiv das Ziel hat, 2% des BIP für die Verteidigung auszugeben. Da geht ja natürlich auch eine Personalaufstockung einher. Werden wir dann überhaupt genug Freiwillige haben oder wie genau wird das Ganze passieren? Deswegen will sie sich stärker auf Frauen konzentrieren, mitunter den Frauenanteil ansteigen und vielleicht die Bundeswehr auch für Frauen attraktiver machen, um da vielleicht etwas mehr an Freiwilligen ergattern zu können. Hat sie das nicht schon mal versucht, als sie vor einigen Jahren versucht hat, die Bundeswehr für Familien etwas attraktiver zu machen? Sie hat so ziemlich alles versucht. Die Frage, die man sich hier in Deutschland stellen muss, lohnt es sich für jemanden in Deutschland, der Bundeswehr beizutreten? Ja, ich meine, die Frage kann ich ja direkt an dich stellen, denn du hast ja bei der Bundeswehr gedient, du hast deinen Wehrdienst geleistet, du wurdest ja auch entlohnt dafür. Was ist deine Erfahrung? Würdest du sagen, ja, lohnt sich eher nicht? Ja, ich war selbst Wehrpflichtiger, wegen des Soldes war ich es bestimmt nicht, das war wirklich mickrig. Aber ich wäre auch nie Berufssoldat geworden und ich war immer ein Gegner der Wehrpflicht, selbst als ich Wehrpflichtiger gewesen bin. Ich habe es gemacht, weil ich es machen musste und ich bin ein Gegner der Wehrpflicht und ich bin auch dafür, dass Deutschland nach wie vor auch künftig eine Berufsarmee und keine Wehrpflichtigenarmee hat. Im Falle von Schweden kann ich es vielleicht verstehen, weil Schweden kein NATO-Mitglied ist. Nein, also ist vielleicht ein bisschen auch auf sich allein gestellt. Und durch die gesamte Entwicklung, auch in Osteuropa, speziell durch die Situation mit Russland, und neue Konflikte in Osteuropa, sie die Befürchtung haben, okay, wir stehen vielleicht dann doch, wenn es drauf ankommt, alleine da. Ja, aber ich meine, guck mal, du musst dir vorstellen, wir müssen das ein bisschen in den Kontext einordnen. Es kann sein, dass wir im September eine rot-rot-grüne Regierung bekommen. Und glaubst du nicht, dass gerade diese Regierung wirklich auf keinen Fall eine Wehrpflicht durchsetzen würde? Das Ausschlaggebende wird sein, muss Deutschland tatsächlich, wie mit der NATO vereinbart, 2% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben und das Personal aufstocken. Und die Frage, egal wer regiert, wird man sich fragen müssen, kriegen wir dafür die Leute zusammen? Ich weiß nicht, ob man die Zahlen, ob dann wie, also momentan sind es knapp über 170.000, also es ist enorm reduziert worden, das Personal der Bundeswehr. Selbst wenn es sich nur um 10, 20, 30.000 handelt, die man längerfristig auch in der Bundeswehr binden will als Berufssoldaten, ich weiß nicht, ob man diese 30.000 von einem Moment auf den anderen zusammenkriegen wird, unabhängig davon, wer regiert. Und das heißt, du glaubst, eine Wehrpflicht wäre tatsächlich unvermeidlich, auch wenn du kein Freund davon bist? Es ist nie vom Tisch gewesen. Das heißt, es ist noch aktuell, es ist noch im Grundgesetz. Es wurde letztes Jahr wurden Konzepte wieder durchgearbeitet der Exekutive und der Legislative in Bezug auf die Wehrpflicht. Es ist nicht vom Tisch. Ich weiß nicht, wie sich das entwickelt. Ich weiß nicht, wie viel Personal die Bundeswehr noch braucht und ob sie das Personal zusammenkriegen und ob dann die einzige Lösung vielleicht ist, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Ich hoffe nicht. Es ist auch so, dass man vielleicht nicht wieder an eine Wiedereinführung der normalen oder traditionellen Wehrpflicht denkt. Es wurde auch debattiert, es ging dann um Zivilschutz, ob da mitunter Menschen ausgebildet werden, die Streitkräfte unterstützen als eine Art Wehrpflicht, aber im Sinne einer zivilen Unterstützung. Das kann vielleicht auch sein, damit dann mitunter das Land verteidigungsfähig bleibt. Aber was denkt ihr? Glaubt ihr, dass die Wehrpflicht wieder eingeführt werden soll? Vielleicht in diesem Falle sogar für Männer und Frauen gleichermaßen, wie im Beispiel Schweden? Oder meint ihr, dass wir genug Freiwillige zusammenkriegen, sodass wir alle verschont bleiben? Schreibt's unten in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like und abonniert uns. Ciao! Ciao!